بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد, wir machen weiter mit der Frage Nummer 108 von 200 Fragen und Antworten zur Aqidah von Sheikh Al-Hafidh Al-Hakami, wo er sagt, was ist der Beweis aus dem Koran von der Prüfung und der Bestrafung im Grab sowie der Segen? Also, wo ist der Beweis oder gibt es einen Beweis, dass man im Grab bestraft wird oder auch Gutes erlebt? Denn es gibt Sekten, die sagen, nee, man bekommt keine Bestrafung im Grab und man bekommt kein Gutes, man ist einfach nur tot, bis man sozusagen wieder auferweckt wird. Also bringt der Beweis aus dem Koran, wo Allah subhanahu sagt, keineswegs, es ist nur ein Wort, dass er so sagt, hinter ihnen wird ein Hindernis, also ein Barzach auf Arabisch, trennendes Hindernis sein, bis zu dem Tag, an dem sie auferweckt werden. Das ist erstmal, dass es einen Aufenthalt im Grab gibt, sozusagen. Weil wir haben die Frage vorher von dem Tod gesprochen. Glaube an den Tod, und jetzt gucken wir, was ist da drin sozusagen. So sagt er weiter, so bewahrte Allah ihn vor den Bosheiten dessen, was sie an Ränken geschmiedet hätten, und die Leute Firauns umschloss die böse Strafe, das Höllenfeuer, dem sie morgens und abends vorgeführt werden, und zwar im Grab ist das. Warum? Es kommt, und am Tag, an dem die Stunde erhebt, also wenn die Stunde eintrifft, ja, wird es heißen, lass die Leute von Pharaon in die strengste Strafe eingehen. Das heißt, aktuell befinden sie sich im Grab oder in der Welt von Barzach, der unsichtbaren Welt sozusagen, der trennenden Welt von dem Diesseits, im Grab, wo sie morgens und abends der Strafe vorgeführt werden, dem Feuer vorgeführt werden. Und wenn der jüngste Tag einbricht und wir wieder auferweckt werden, dann werden sie in eine schlimmere Strafe eingehen. Das ist so der Hauptbeweis von bezüglich dieser Sache der Bestrafung im Grab. Aber er bringt hier noch weitere, wie Allah festigt diejenigen, die glauben, durch das bestätigen beständige Wort im diesseitigen Leben und im jenseitigen. Doch Allah lässt die Ungerechten Ungerechten in die Irre gehen. Allah tut, was er will. Und das beständige Wort ist La ilaha illallah, ja, dass man sagt im diesseitigen Leben und im Jenseits. Das heißt, während du stirbst, während du gestorben, während du befragt wirst von Munkar wa Nakar. Wenn du im Grab bist und dann die Engel kommen, dich zu fragen, wer ist dein Herr, was deine Religion und so weiter, so wird dich Allah subhanahu wa ta'ala, wenn du ihm dies als an ihm geglaubt hast mit La ilaha illallah, so wird er dich im Jenseits, im Barzach, in dieser Fragemoment mit diesem Wort festigen. Dann bringt er einen Beweis, er sagt, und wenn du sehen würdest, wie sich die Ungerechten in den Fluten des Todes befinden und die Engel ihre Hände ausstrecken, gebt eure Seelen heraus, heute wird euch mit schmählicher Strafe vergolten, dass ihr stets über Allah und Allah die Unwahrheit gesagt habt und euch gegenüber seine Strafen hochmütig verhalten habt. Und das ist auch wieder ein Beweis, dass es im Grab oder über den Tod hinaus sozusagen noch Leben gibt. Und bringt er den Beweis, wir werden sie zweimal bestrafen und hierauf werden sie einer gewaltigen Strafe zugeführt. Zweimal bestrafen, das heißt einmal im Diesseits und einmal im Grab und dann noch eine gewaltige Strafe im Jenseits sozusagen. Und dann schließen wir direkt die Frage 109 mit rein, wo er sagt, was ist der Beweis dafür aus der Sunna? Und er sagt, die gesunden Ahadith, die darüber sprechen, haben die Höhe von At-Tawatur. Ja, und bezüglich Hadith-Wissenschaften werden wir noch ein extra Kapitel haben, inshallah ta'ala. Aber At-Tawatur bedeutet, wenn ein Hadith Mutawatir ist, dann ist das die höchste Stufe der Authentizität. Ja, das ist die höchste Stufe. Der Koran ist zum Beispiel Mutawatir überliefert. Das heißt, es ist unmöglich, dass es eine Lüge sein kann. Der Hadith von Anas, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wenn der Diener Allahs in sein Grab gebettet worden ist, also eingelegt worden ist, seine Gefährten die Beerdigung beendet haben und dabei sind wegzugehen, so dass der Verstorbene selbst ihre Schritte hört, kommen zu ihm zwei Engel und sie setzen ihn aufrecht und befragen ihn, was pflegtest du über diesen Mann zu sagen? Das heißt Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er sagt dann, ich bezeuge, dass er Diener Allahs und Gesandter ist. Es wird zu ihm gesagt, schau hin zu deinem Sitz im Höllenfeuer, Allah hat dir stattdessen deinen Platz im Paradies gegeben. Das heißt, ihm wird das, wenn er die Frage nicht beantworten kann, und hier wird jetzt nur eine Frage erwähnt, es sind aber natürlich drei Fragen, wenn er die Frage beantworten kann, dann wird ihm seine Frage, sein Besitz im Feuer gezeigt und gesagt, schau, hättest du das nicht gewusst, dann wärst du hier gelandet. Und dann wird ihm sein Sitz im Paradies gezeigt und er wird sich natürlich darüber freuen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt weiter, er sieht dann alle beide, also der Gläubige. Was den Ungläubigen oder den Heuchler angeht, so beantwortet er diese Frage so, Ich weiß nicht, ich habe nur das gesagt, was die Menschen zu sagen pflegten. Es wird zu ihm gesagt, du weißt nicht und sprichst nicht. Dann wird mit einem Eisenhammer ein Schlag zwischen seine beide Ohren versetzt, der ihn so schreien lässt, dass alle in seiner Umgebung das hören können, auf der Erde, außer die Erdbewohner, sagt er, außer beiden Erdbewohner. Das heißt, die Menschen und die Djinn, alles andere, die Tiere, die Engel, die Pflanzen, die können diesen Schrei hören. Und das, weil er nicht an Allah und seinen Gesandten geglaubt hat. Und da sagt er weiter im Hadith von Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, wenn einer von euch stirbt, dem wird sein Platz des Morgens und Abends gezeigt. Wenn er zu den Bewohnern des Paradies gehört, so erfährt er, dass er zu den Bewohnern des Paradies gehört. Wenn er zu den Bewohnern des Feuers gehört, so erfährt er, dass er zu den Bewohnern des Höllenfeuers gehört. Ihm wird gesagt, dies ist dein Platz am Tag der Auferstehung, an den dich Allah erwecken wird. Subhanallah. Möge Allah uns alle guten Plätze geben. Die Hadith sind bei Bukhari Muslim. Alhamdulillah. Auch die vorigen Hadith, die ich erwähnt hatte. Dann sagt er weiter, und der Hadith von zwei Gräbern, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wahrlich, diese beiden werden gequält oder geprüft. Und zwar ist das, hat hier nicht den vollständigen Hadith erwähnt, wie ich sehe, sondern um die zwei, die geprüft wurden. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, sie werden nicht für etwas geprüft, das schwer ist sozusagen, obwohl es eine große Sache ist. Der eine ist nur die ganze Zeit mit üblen Nachrede oder mit Verleumdung rumgelaufen. Und er hätte einfach nur seinen Mund halten müssen sozusagen. Und der andere hat sich nicht richtig gereinigt, als er auf die Toilette gegangen ist sozusagen. Er hat sich nicht ge geputzt, gewaschen. Ist einfach mit dem Dreck so weitergelaufen. Möge Allah subhanahu uns bewahren. Damit sozusagen be beweist er, dass es auch Strafe im Grab gibt. Denn er sagt, Abu Ayyub, radiallahu anh, berichtet, dass als der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam nach Sonnenuntergang ausging, hörte er ein Geräusch. Da sagte er, das ist von den Juden, die in ihren Gräbern bestraft werden. Subhanallah. Ja, das auch, der Hadith ist auch bei Bukhari Muslim. Also wieder ein Beweis, dass es eine Strafe im Grab gibt. Im Hadith von Asma bint Abu Bakr, ja, die Tochter von Abu Bakr sozusagen, stand der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu predigen und sprach von der Versuchung im Grab, durch welche der Mensch geprüft werde. Als er dies erwähnte, hörte man auf einmal einen Lärm, einen Lärm des Entsetzens der Muslime. Ja, also, dass sie sozusagen, die haben sich gewundert und gleichzeitig Angst gehabt, dass es eine Strafe im Grab oder eine Versuchung im Grab geben wird. Aisha berichtet weiter, jedes Mal danach, wenn er das Gebet verrichtete, sah ich ihn bei Allah Zuflucht vor der Strafe im Grab nehmen. Und das ist ein Dua, die man machen kann, nachdem er At-Tahiyyatu Allahumma Salli al-Mubarak gelesen hat. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ich suche Zuflucht bei dir vor der Strafe im Grab, von den anderen vier Sachen eben. Und er sagt, und in der Geschichte der Sonnenfinsternis hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Sahaben befohlen, Zuflucht vor der Strafe im Grab zu nehmen. Als die Sonne verfinsterte, zur Zeit vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, hat er ihnen das sozusagen angeraten. Na, das ist bezüglich den Beweisen aus Koran und Sunna, die haben wir gleich beide zusammengenommen. Barakallahu fikum, bis zur nächsten Frage. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.